Sie hörten Die bitteren Wasser von Lappland von Alfred Anders. Es sprachen Matthias Wiemann, Ida Ehre, Hans Lietzau, Ludwig Linkmann, Josef Offenbach, Josef Dahmen, Marlene Rippan, Ruth Grossi und Jochen Mein. Regie führte Fritz Schröder-Jahn in dieser Produktion des NDR aus dem Jahr 1953.